der Liebe spricht, dann erwacht mein Temperament. Nach dem ersten Wort bin ich sofort in meinem Element. Ach, und rückt er dann etwas näher an und küsst mich vielleicht aufs Ohr, sag ich bitte sehr und wart auf mehr, und mir wird heiß wie nie zuvor. Von anderen Dingen kann ich euch nicht viel singen, in Stimmung bringen kann das eine mich halt nur. Wenn ein Mann zu mir von der Liebe spricht, dann erwacht mein Temperament. Nach dem ersten Wort bin ich sofort in meinem Element. Ja, die Liebe ist Fröhlichkeit, ja, die Liebe ist Seligkeit, ja, die Liebe, nur die Liebe schmeckt zu jeder Zeit. Ja, der Liebe rote Glut wärmt mir immerfort das Blut. Ja, die Liebe, ach, die Liebe tut so gut, doch so gut. Alle, wenn ein Mann zu mir von der Liebe spricht, dann erwacht mein Temperament. Nach der ersten Wort bin ich in meinem Element. Ach, und rückt er dann etwas näher an und küsst mich vielleicht aufs Ohr, sag ich bitte sehr und wart auf mehr, und mir wird heiß wie nie zuvor. Von anderen Dingen kann ich euch nicht viel singen, in Stimmung bringen